Macbeth von William Shakespeare. Wann sollen wir drei uns wiedersehen? Bei Blitzstrahl, Regen, Sturmeswehen? Wenn's drauf und drunter abgemacht, Verlust und Sieg entschied die Schlacht. Sobald die Sonne sinkt zur Nacht. An welchem Orte? Auf der Heide. Macbeth zu treffen. Kommt ihr beide. Schön ist hässlich. Hässlich schön. Auf entsteht im Sturm. Wer ist's, der kommt? Der Wirt getan von Ross. Von welcher Eile künden seine Augen? So kann nur aussehen, wer Erstaunliches zu melden kommt. Gott schütze unseren König. Woher, mein Tarn? Von Pfeife, erhabener König. Uns fiel der Sieg zu. Hohes Glück. Du braver Freund, mach kund dem König, wie zurückgeschlagen wurde der Meuterer Überzahl. MacDonald, zum Rebellen wie geschaffen, da alle Bosheit üppig in ihm wuchert, erhält durch Körnen und durch Gelloglassen Verstärkung. Doch vergebens. Der tapfere Macbeth haut sich den Weg mit hochgeschwungenem Stahl, der von der blutigen Vollstreckung dampft, bis er den Schurken Auge in Auge trifft. Er haut den Hals ihm durch bis zum Genick und pflanzt das Haupt auf unsere Zinnen auf. O tapferer Vetter, wahrer Edelmann. Kaum zwangen wir, stark in gerechter Sache die flinken Körnen Fersengeld zu geben, als der Norwegerkönig, Vorteil witternd, mit frischen Truppen glänzend ausgerüstet, verstärkt durch den abtrünnigen Verräter, den Tarn von Corder, ganz neuen Kampf begann. Entmutigte das unsere Feldherren nicht? Macbeth und Banquo? Ja, wie der Spatz den Aar, der Haas den Leun, so dass nun der Norwegerkönig um friedlichen Vergleich ersucht. Dem Tarn von Corder, Arm gegen Arm, Schwert gegen Meuterschwert, brach Macbeth den zügellosen Mut. Nie mehr soll dieser Tarn von Corder täuschen mein tiefstes Zutrauen. Gleich sagt Tod ihm an. Mit seiner Würde grüßt Macbeth sodann. Es soll geschehen. Was er verloren hat, gewann der Held Macbeth an seiner Stadt. So schön und hässlich sah ich keinen Tag. Wie weit soll's sein bis Forth? Wer sind die? So dürren Aussehens, wild in ihrem Anzug, dass sie Bewohnern unserer Erde nicht gleich sehen und doch auf ihr sind? Lebt ihr? Seid ihr der Art, dass man euch sprechen darf? Ihr könntet Weiber sein, nur eure Bärte verwehren mir es, dass ich euch dafür halte. Sprecht, wenn ihr könnt! Was seid ihr? Heil dir, Macbeth. Heil dir den Tarn von Glamis. Heil dir, Macbeth. Heil dir den Tarn von Cawdor. Heil dir, Macbeth, der künftig König sein wird. Warum erschreckt ihr, Herr? Als fürchtetet ihr Weissagungen, die so herrlich klingen. Auf Wahrheit! Seid ihr Trugbild? Oder wirklich, was ihr nach außen scheint? Den Kampfgefährten grüßt ihr mit neuem Rang und Prophezeiung von Adelsgut und Aussicht auf die Krone, dass wie verzückt er scheint. Mir sagt ihr nichts. Wenn Einblick in die Saat der Zeit ihr habt und wisst, dies Korn sproßt und jenes nicht, sprecht auch zu mir, der weder eure Gunst erbittet, noch vor eurem Hass sich fürchtet. Heil. Heil. Heil. Heil. Geringer als Macbeth und größer. Nicht so beglückt und doch viel glücklicher. Wirst Ahn von Königen, nicht selber König. So heil Macbeth und Banquo. Heil Banquo und Macbeth. Bleibt, die ihr Halbheit redet. Sagt, woher habt ihr dies sonderbare Wissen? Warum hemmt ihr auf dieser dürren Heide unseren Schritt mit so prophetischem Gruß? Sprecht! Ich befehl's euch! Die Erde hat Blasen, wie das Wasser hat, und diese sind davon. Wohin sind sie? Auf in die Luft. Was körperlich uns schien, zerging als Hauch im Wind. Wären sie geblieben. Könige sollen eure Kinder sein. Und ihr sollt König sein. Und Tan von Korda auch. Hieß es nicht so? Ganz so in Wort und Weise. Der König hat die Kunde deines Sieges, Macbeth, beglückt vernommen. Hageldicht kam Boot auf Boote. Jeder kündete dein Lob, wie groß du hast sein Reich verteidigt, und goss es vor ihm aus. Zum Unterpfand für eine größere Ehre red ich dich auf sein Geheiß als Tan von Korda an. Zu dieser Würde heil, höchstwürdiger Tan. Denn sie ist dein. Der Tan von Korda lebt. Warum zieht ihr geborgte Pracht mir an? Noch lebt er, der Tan war. Doch unter schwerem Urteil steht dies Leben. Hochverrat, gestanden und erwiesen, hat ihn vernichtet. Dank eurer Mühe. Glamis und Tan von Korda. Das Höchste steht noch aus. Hofft ihr nicht, eure Kinder werden Könige, da jene, die mich Tan von Korda nannten, den euren nichts Geringeres prophezeiten? Dies ernst genommen, könnte euch das auch zur Krone reizen, über diese Würde des Tans von Korda noch hinaus. Um uns zum Schaden zu verlocken, plaudern Wahrheit der Höllediener oft uns vor, gewinnen mit Ehrlichkeit im Kleinen uns und dann verraten sie uns in den tiefsten Abgrund. Dies überweltlich locken kann nicht schlimm, kann auch nicht gut sein. Wenn es schlimm, warum gab es mir Handgeld des Erfolgs und fing mit Wahrheit an? Ich bin jetzt Tan von Korda. Wenn gut, wie unterlieg ich dieser Reizung, die mir mit Gräuelbildern sträubt das Haar und lässt mein festes Herz ganz ungewohnt die Rippen schlagen? Mein Sinnen, das den Mord sich bloß erst denkt, erschüttert so mein Selbst, dass das Bewusstsein vom Grübeln unterdrückt wird. Wenn mich das Schicksal will zum König, mag mich krönen das Geschick. Ohne meinen Antrieb. Wirker Macbeth, wenn's euch gefällig wäre. Verzeiht, mein dumpfer Schädel gab sich ab mit längst vergessenen Dingen. Bedenkt das Vorgefallene und bei mehr Muße lasst, was Zwischenzeit erwog, uns frei besprechen. Herzlich gern. Würdigster Vetter, du bist so weit voraus, dass selbst die schnellste Schwinge der Belohnung zu langsam ist, dich jemals einzuholen. Ich wollte, du hättest weniger verdient, damit der Ausgleich zwischen Dank und Lohn mir möglich wäre. So bleibt mir nur zu sagen, was dir gebührt, ist niemals abzutragen. Die Treue in der Lehnspflicht, die ich schulde, belohnt sich, leiste ich sie. Ihr habt von uns Dienst zu empfangen. Unsere Dienste sind vor eurem Thron und Staat wie Knecht und Kinder, die nur tun, was sie sollen, tun einzig sie, was lieb und er euch bringt. Edler Banco, der du nicht weniger Verdienste hast und auch nicht weniger drum geschätzt sein sollst, lass dich umarmen und an meinem Herzen dich halten. Wachse ich da, so ist die Ernte euer. Söhne, Vettern, Tans und ihr, die sonst die Nächsten uns erfahrt, wir wollen unser Thronrecht hinterlassen hier unserem Ältesten, Malcolm, dem wir hiermit den Titel Prinz von Cumberland verleihen. Prinz Cumberland, das ist ein Stein. Der muss mich stürzen. Überspringt ihn nicht mein Fuß. So liegt er mir im Wege. Sternenlicht, strahlen meinen schwarzen tiefen Wünschen nicht. Sieh, Auge, nicht die Hand. Doch lass geschehen, was, wenn's geschieht, das auch sich scheut zu sehen. Sendboten des Königs brachten mir Heilrufe als Tarn von Corda, da, mit welchem Titel mich jene Schicksalsschwestern schon vorher gegrüßt und mich auf die Zukunft verwiesen hatten mit dem Ruf: Heil dir, der du König sein wirst. Dies dir zu berichten schien mir gut, meine teuerste Gefährtin der Größe, damit du durch Unkenntnis nichts von dem dir gebührenden Anteil an der Freude darüber verlierst, welche Größe dir verheißen ist. Leg es an dein Herz und lebe wohl. Glamis bist du und Corda und sollst werden, was dir verheißen. Doch fürchte ich dein Gemüt. Es ist zu voll von Milch der Menschenliebe, um gerade durchzugehen. Du wärst gern groß. Du bist nicht ohne Ehrgeiz, aber ohne die Rücksichtslosigkeit, die ihn zur Hand gehen müsste. Was recht du willst, das willst du rechtlich. Du möchtest kein falsches Spiel und Unrecht doch gewinnen. Das zu tun, du mehr dich scheust, als dass du Ungetanes wünschest. Eil hierher, auf dass ich meinen Mut ins Ohr dir gieße. Was bringst du Neues? Der König kommt zur Nacht hierher. Du bist verrückt, dass du das sagst. Ist nicht dein Herr bei ihm, der, wenn's so wäre, der Wirtspflicht wegen es gemeldet hätte? Erlaubt, ist wahr. Der Tarn ist unterwegs. Mein Kamerad ist ihm voraufgeeilt. Vor Atemnot halb tot konnte er die Botschaft kaum überbringen. Sorg für ihn. Er meldet höchst Wichtiges. Der Rabe selbst ist heiser, der zu dem schicksalsschweren Einzug Dankens in meine Mauern krächzt. Ihr Lebensgeister, mit Mordgelüst vertraut, entweibt mich hier. Vom Scheitel bis zur Zehenspitze füllt mich mit wilder Grausamkeit. Verdickt mein Blut, versperrt ihm Bahn und Zugang für die Scheu, dass Mitleidsregung der Natur am Willen nicht rütteln kann und zwischen ihm und Tat nicht Ruh sei. Kommt an meine Weibesbrüste, nehmt meine Milch für Galle, Morddämonen, wo unerkennbar an Gestalt, die auf das Böse im Menschenherzen lauert. Schwarze Nacht, komm, hülle dich in dicksten Höllendampf, damit mein scharfer Dolch die Wunde nicht erblicke, die er schlägt. Und dass der Himmel nicht durch das Dunkel lugt, halt, halt, zu rufen. Mein teures Leben. Oh, großer Glamis, edler Corda. Größer noch als beides durch künftiges Heil. Heute noch kommt Duncan. Und wann geht er wieder? Morgen. So hat er's vor. Oh, nimmer soll die Sonne dieses Morgen sehen. Dein Angesicht, mein Tarn, ist wie ein Buch, in dem Befremdliches zu lesen ist. Die Welt zu täuschen, blicke wie die Welt. Willkommen trag in Auge, Hand und Mund. Im Antlitz sei so harmlos wie die Blume, doch hinter ihm die Schlange. Er, der kommt, er muss versorgt sein. Und nun übertrage nur mir die große Sache dieser Nacht, die uns für unsere künftigen Nächte und Tage erhebt zu unumschränkter Herrschermacht. Wir sprechen noch davon. Dies Schloss hat eine Lage voller Anmut. Die Luft empfiehlt sich duftig und beschwingt den sanften Sinnen. Dieser Sommergast, die Mauerschwalbe, die an Kirchen nistet, zeigt durch ihr Liebesheim, dass Himmelsodem hier lockend weht. Kein Vorsprung oder Fries, wo dieser Vogel nicht sein hangend Bett und Wiege für die Jungen schafft. Wo er am liebsten heckt und haust, das fühle ich, weht linde Luft. Seht unsere edle Wirtin. Liebe, die uns verfolgt, kann lästig sein. Doch dankt man ihr als lieb. Vortreffliche und edle Wirtin, wir sind nachts euer Gast. Stets halten eure Diener all die ihren sich selbst, ihr alles, wann ihr's wünscht, bereit zur Rechenschaft, um euer Eigentum euch zu erstatten. Reicht mir eure Hand. Zum Hausherrn führt mich hin. Wo ist der Tarn von Corder? Wir sind ihm auf dem Fuß gefolgt und wollten sein Marschall sein, jedoch er reitet gut und seine Liebesglut scharf wie sein Sporn half ihm noch vor uns heim. Wir schätzen ihn sehr hoch und bleiben allzeit ihm gewogen. Wenn's abgetan wäre, wenn's getan, wär's gut. Wenn Meuchelmord zugleich die Folgen bannte, wenn mit dem Stoß einmal für immer alles sich abgeschlossen hätte, hier, nur hier auf dieser Sandbank einer seichten Zeit, dann geben wir das Jenseitspreis. Jedoch, man wird in solchem Fall stets hier gerichtet. Der blutige Unterricht, den wir gegeben, schlägt kaum gelernt zurück, zu strafen den Erfinder. Dies unabweisliche Gesetz hebt uns den selbstgemischten, giftigen Kelch an unsere eigenen Lippen. Er ist in doppeltem Vertrauen hier. Zunächst, da ich sein Untertan und Vetter, was beide stark die Tat verdammt, und ferner, da ich sein Wirt bin, der vor seinem Mörder die Tür verschließen müsst, statt dass er selbst zum Dolch greift. Zudem hat dieser Duncan so mild regiert, blieb rein im hohen Amt, dass seine Tugenden trompetenzüngig wie Engel gegen das verdammenswerte Verbrechen an ihm Klage führen werden. Ich habe keinen Sporn, um anzustacheln die Seiten meiner Absicht als den Ehrgeiz des Springers, der verfehlend seinen Sattel zu Fall kommt auf der anderen. Nun, was gibt's? Er hat schon fast gespeist. Warum denn ginget ihr aus dem Saale? Fragte er nach mir. Wisst ihr nicht, dass er fragte? Wir wollen nicht weitergehen in dieser Sache. Er hat mich erst geehrt. Ich habe erworben bei aller Art von Leuten hohe Achtung. Die möchte in ihrem neuesten Glanz getragen und nicht so bald beiseite geworfen sein. War jene Hoffnung nur ein Rausch? Von jetzt an schätze ich so auch deine Liebe. Erschrickst du in der eigenen tapferen Tat derselbe wie im Wunsch zu sein? Willst haben, was als des Lebens Zierde du erachtest und lässt ich wag's nicht dem ich möchte folgen? Ich wage alles, was dem Manne ziemt. Wer mehr wagt, ist kein Mensch. Welch ein Geschöpf war sonst, das mir dies Unternehmen nannte? Als ihr's euch zugetraut, wart ihr ein Mann. Ich hab gestillt und weiß, wie süß es ist, das Kind zu lieben, das mein Busen nährt. Ich hätt und lachte es mir auch ins Auge, die Brust ihm aus dem zähnelosen Mund gerissen und den Schädel ihm zerschmettert, hätt ich's geschworen, wie ihr jene schwurt. Wenn's uns misslingen sollte. Uns misslingen? Spannt euren Mut aufs Äußerste nur an und es misslingt uns nicht. Wenn Duncan schläft, wonach ihn auch so scharfen Tagesritt erst recht verlangt, will seine beiden Kämmerer ich so mit Wein und Würzgetränk betäuben, dass ihr Bewusstsein des Gehirnes Wache nur Dunst sein soll und der Vernunftbehälter nur noch Retorte. Wenn in tierischem Schlaf dem Tod gleich das berauschte Leben liegt, was könnt am unbewachten Danken ihr und ich da nicht vollführen? Was nicht wälzen auf seine trunkenen Diener, die Schuld an unserem Königsmord zu tragen haben? Gebär nur Söhne. Nichts als Männer sollen aus deinem unschreckbaren Stoffe sprossen. Ich bin entschlossen. Jeder Nerv, Sei nun gespannt zu dieser grausen Missetat. Wie war die Nacht, mein Sohn? Der Mond ging unter, schlagen hörte ich's nicht. Um 12 Uhr sinkt er. Es ist später, glaube ich. Da, nimm mein Schwert. Die Müdigkeit liegt schwer wie Blei auf mir. Und doch, ich möchte nicht schlafen. Gütgemächte tut Einhalt den fluchwürdigen Gedanken, auf die im Schlafe die Natur sich einlässt. Gib mir das Schwert, wer da? Ein Freund. Wie? Sir, noch nicht zur Ruhe? Der König ist zu Bett. Er war ganz ungewohnt vergnügt und zog sich in äußerster Zufriedenheit zurück. Eure Frau grüßt er als liebevollste Wirtin. Da wir nichts ahnten, war der gute Wille nur Diener unseres Mangels, während sonst er reichlich hätte gewaltet. Wo ist er? Ich träumte nachts von den drei Schicksalsschwestern. Euch haben sie doch Wahres offenbart. Ich denke nicht an sie. Wenn aber eine gelegene Stunde wir erbitten können, benutzen wir sie für ein Wort darüber. Sofern ihr Zeit habt. Ganz zu eurem Dienst. Wenn ihr zu mir steht, wenn es dazu kommt, dann bringt's euch Ehren. Büße ich nicht ein, wenn ich sie mehren will, und halte stets schuldlos die Brust und meine Lehnstreu rein, dann lasse ich mit mir reden. Schlaft nun wohl. Dank, Sir, dasselbe euch. Ist das ein Dolch, was ich da vor mir sehe? Den Griff zum Greifen nah? Komm, lass dich fassen. Du gehst den Weg mir vor, den ich wollt gehen. Und solch ein Werkzeug wollte ich gebrauchen. Die blutige Absicht gibt in meinen Augen die Form ihm. Auf der einen Erdenhälfte scheint tot jetzt die Natur. Verruchte Träume treiben ihr Spiel mit dem verhängten Schlaf. Du festgefugte Erde, hör nicht, wo mein Fuß geht. Lass nicht diese deine Steine mein Wo hinaus ausplaudern und der Stunde die Starre nehmen, die sich dazu schickt. Er ist am Werk. Die Kämmerlinge betrunken, spotten ihres Amts mit Schnarchen. Ich legte ihre Dolche zurecht. Er konnte sie nicht übersehen. Wenn er nicht meinem Vater geglichen hätte, wie er schlief, hätte ich's getan. Ich habe die Tat getan. Vernahmst du kein Geräusch? Ich hörte Eulen schreien und Grillen zirpen. Sprachst du nichts? Wann? Jetzt. Wie ich runterkam. Dort sieht's erbärmlich aus. Wie wunderlich erbärmlich, das zu nennen. Der eine Wächter lachte laut auf im Schlaf. Der andere schrie Mord, dass sie einander weckten. Der eine rief, Gott helf uns, jener Armen, als sehen sie mich mit diesen Henkershänden. Gewahrend ihrer Angst brachte ich keinen Armen hervor, als sie Gott helf uns sagten. Betrachtet's nicht so tief. Jedoch, weshalb vermochte ich das Armen nicht zu sprechen? Ich brauchte am meisten Segen. Und das Armen blieb mir im Halse stecken. Solche Taten darf man in dieser Art nicht überdenken, sonst wird's verrückt uns machen. Mir war's, als hörte ich rufen, schlaf nicht mehr. Macbeth ermordet den Schlaf. Unschuldigen Schlaf. Schlaf. der das wirre Knäuel der Sorge ordnet. Den Tod nach jedem Lebenstag, das Bad nach halber Mühe, Balsam der wunden Seelen, der Schöpfung Hauptgericht, den Haupternährer beim Lebensmahl. Was meinet ihr? In einem Fort rief's, schlaft nicht mehr durchs Haus. Glams hat den Schlaf gemordet, Corder schläft nun nimmer mehr, Macbeth wird nie mehr schlafen. Ihr schwächt die edle Kraft in euch, den Dingen so hirnkrank nachzudenken. Geht, nehmt Wasser, wascht die verdächtigen Flecken von den Händen. Was brachtet ihr die Dolche mit herunter? Dort liegen müssen sie. Geht, bringt sie hin und fährt mit Blut die Kämmerer, wie sie schlafen. Ich gehe ja nicht mehr hin. Ich bin entsetzt, denke ich, was ich getan. Es wieder schauen. Ich wage es nicht. Schwache Willenskraft. Gib mir die Dolche. Schlafende wie Tote sind Bilder nur. Zieht euer Nachtkleid an, damit wir uns als Wachende nicht zeigen, wenn uns ein Anlass ruft. Verliert euch nicht so trüb an euer Grübeln. Meiner Tat Bewusstsein. Lieber kein Bewusstsein haben. Das ist ein Klopfen. Wahrhaftig, wenn einer Höllenpförtner wäre, da hätte er was zu schließen. Poch, poch, poch, poch. Gleich! Ich bitte euch, bedenkt doch, dass der Pförtner auch ein Mensch ist. Kamst du so spät zu Bett, Freund, dass du uns so lange am Tor warten ließest? Meiner treu, Sir, wir zechen bis zum zweiten Hahnenschrei. Und trinken, Sir, ist ein mächtiger Erzeuger von drei Dingen. Und welche drei Dinge im Besonderen erzeugt das Trinken? Ihr nun, Sir. Nasenröte, Schlaf und Urin. Die Wollust, Sir, ruft es hervor und es ruft sie zurück. Es erregt das Verlangen, aber es verhindert die Erfüllung. Darum kann der Rausch ein Doppelzüngler an der Fleischeslust genannt werden. Er schafft sie und erschlafft sie. Er treibt sie an und vertreibt sie wieder. Er redet ihr zu und redet ihr ab. Lässt sie erstehen, aber nicht bestehen. Kurzum, er doppelzüngelt sie in Schlaf. Straft sie Lügen und lässt sie liegen. Ist dein Gebieter auf? Euer Klopfen hat ihn aufgeweckt. Hier kommt er. Guten Morgen, edler Herr. Guten Morgen. Rührt sich der König schon, mein Tarn? Noch nicht. Er trug mir auf, rechtzeitig ihn zu wecken. Fast säumig schon. Ich bringe euch zu ihm. Ich weiß, es ist euch eine liebe Mühe. Und doch ist's eine. Mühe, die uns erfreut, macht die Beschwerde leicht. Dort geht's zur Tür. Ich wag's und weck ihn. Nach besonderem Auftrag. So bricht der König heute von hier auf? So ist's. Er hat es so bestimmt. Die Nacht war wie im Aufruhr. Wo wir lagen, wurden die Schornsteine weggeweht. Und in der Luft, so sagt man, war fremdartiges Todesklagen zu hören. Das in grauenvollem Ton Aufstand verhieß und schauderhafte Wirrnis. Der dunkle Vogel schrie die ganze Nacht. Die Erde, wird gesagt, war fieberkrank und zitterte. Es war eine raue Nacht. Oh, Schrecken, Schrecken, Schrecken! Nicht Mund, nicht Herz kann's fassen, kann dich nennen. Was gibt's? Geistervernichtung tat sein Meisterwerk. Der tempelschänderische Mord zerbrach den Tempel des gesalbten Gottes und stahl aus dem Bau das Leben. Was sagt ihr? Das Leben? Meint ihr seine Majestät? Geht ins Gemach. Vernichtet eure Sehkraft. Seht selbst. Und redet selbst. Kommt mit mir, Lennox. Kommt. Wacht auf! Wacht auf! Alarm! Mord und Verräterei! Banco und Donalbain! Malcolm, erwacht! Den sanften Schlaf des Todes Ebenbild werft ab von euch und seht ihn selbst, den Tod. Was gibt's, dass ihr die Schläfer so zum Unterhandeln aus dem Haus herbeiruft? Redet! Sprecht! O zarte Lady, was ich hier sagen kann, ist nichts für euch. Das wäre sogleich ein Mord. O Banco, Banco! Ermordet unser königlicher Herr. Ach, weh. Wie? In unserem Haus? Ich bitte dich. Widersprich dir selbst und sag, es ist nicht so. Wäre ich nur eine Stunde vorher gestorben, dann war gesegnet meine Lebenszeit. Von nun an gilt dem Menschenleben nichts als wichtig mehr. Ist alles nur noch Tand. Dahin sind Ruhm und Gnade. Abgezapft der Lebenswein. Und nur die Hefe blieb dem Keller, dass er damit prahlt. Was ist geschehen? Euch geschah's und wisst's nicht. Euer königlicher Vater ist ermordet. Nein. Nein. Von wem? Von seinen Kämmerern scheint es. Sie sind an Händen und Gesicht voll Blut, wie ihre Dolche, die auf ihren Kissen unabgewischt wir fanden. Oh, jetzt reut mich meine Wut, dass ich sie tötete. Warum habt ihr es getan? Wer kann gescheit, bestürzt, beherrscht und rasend, gleichgültig sein und treu in einem Augenblick? Kein Mensch! Die Raschheit meiner heftigen Liebe war schneller als der Zauderer Vernunft. Danken lag hier die Silberhaut verbrämt mit goldenem Blutbesatz. Die Wunden klafften wie Breschen der Natur, um die Verheerung hereinzulassen. Dort die Mörder voll von Farbe ihres Handwerks, ihre Dolche schamlos bekleidet mit verharschtem Blut. Wer konnte sich da bezähmen? Wenn wir verhüllt die bloßen Leiber, die durch Kälte leiden, kommt wieder. Dieses blutige Stück Arbeit zu untersuchen. Dass wir auf den Grund ihm schauen. Bekämpfen den noch unenthüllten Anschlag verräterischer Niedertracht. Was tust du, Bruder? Lass uns nicht zu ihnen halten. Erlogenen Schmerz zu zeigen, ist eine Kunst, die leicht dem Falschen wird. Ich gehe nach England. Nach Irland ich. Getrenntes Schicksal hält uns beide umso sicherer. Wo wir sind, sind Dolche in der Menschen lächeln. Und je blutsverwandter, umso blutgieriger. Zu Pferde denn. Und lasst's uns mit dem Scheiden nicht förmlich halten. Sich davon zu stehlen, gibt Sicherheit, wo Gnad und Schonung fehlen. Wie ist der Weltlauf, Sir? Nun seht ihr's nicht. Kennt man den Täter dieser mehr als blutigen Tat? Sidi Macbeth erstach. Beim Sonnenlicht, was wollten sie? Sie waren angestiftet. Malcolm und Donalbain, des Königs Söhne, sie stahlen sich davon und flohen. Das wirft Verdacht auf sie. Stets gegen die Natur. Verschwenderischer Ehrgeiz, der verschlingt, was er ins Leben rief. Dann ist's wahrscheinlich, dass an Macbeth die Königswürde fällt? Er ist bereits erwählt, ist fort nach Scone und lässt sich krönen. Wollt ihr nach Scone? Nein, Vetter, ich will heim nach Fife. Gut, ich will hin. Gut. Mögt ihr Dinge dort sehen, dass ihr nicht einseht, einst mit Reue? Der alte Rock saß besser als der neue. Du hast's nun. König, Corder, Glamis. Alles, wie dir's die Zauberfrauen versprachen. Und ich fürchte, du spieltest schändlich drum. Doch ward gesagt, es solle nicht bei deinem Stamme bleiben. Ich aber sollte Wurzel sein und Vater von vielen Königen. Kommt von ihnen Wahrheit, wie ihre Worte an dich, Macbeth, besteht, Ken. Warum bei der Erfüllung, die dir ward, sollen sie nicht mein Orakel gleichfalls sein und meiner Hoffnung kräftgen? Still, nichts weiter. Ihr verreist noch diesen Nachmittag? Ja, Herr. Sonst hätten wir wohl euren Rat gewünscht, der stets voll Einsicht und ersprießlich war, im Thronrat heute. Doch gönnt ihn morgen uns. Geht eure Reise weit? So weit, mein König, dass sie die Zeit von jetzt bis Abend ausfüllt. Hält nicht mein Pferd sich gut, so muss ich wohl noch von der Nacht eine dunkle Stunde borgen. Wir hören, unsere blutigen Vetter weilen in England und in Irland, nicht bekennend den grausen Vatermord, mit seltenen Märchen die Hörer täuschend. Doch das sei für morgen, da außerdem das Staatsgeschäft uns alle zusammenruft. Säumt nicht länger, lebt wohl, bis wir zur Nacht uns sehen. Geht Fliens mit euch? Ja, Herr, die Zeit mahnt uns zur Eil. Den Rossen wünsche ich schnellen sichern Lauf. Fehlt nicht bei unserem Fest. Mein Fürst, ich komme. Bis dahin, Gott befohlen. Du da, ein Wort. Sind jene Männer hier? Sie warten vor dem Schlosstor, gnädiger Herr. Bringen Sie zu mir. So weit zu sein ist nichts, ist man's nicht sicher so. Die Furcht vor Banco steckt tief. In seiner königlichen Art liegt, was man fürchten muss. Er wagt gar viel. Und außer diesem unerschrockenen Wesen hat er die Klugheit, die den Wagemut zum sichern Handeln lenkt. Kein anderer sonst als er ist's, den ich fürchten muss. Er schalt die Schwestern aus, als sie zuerst mich mit dem Königsnamen angesprochen. Er hieß sie, ihm zu reden, und sie grüßten prophetisch ihn als Ahn von Königen. Mein Haupt erhielt die unfruchtbare Krone und nur ein dürres Zepter meine Faust. Wenn dem so ist, so hab ich meine Seele befleckt für Bankos Brut, für sie ermordet den frommen Duncan, sie zur Königin zu machen. Bankos Stamm zu Königin? Dann, Schicksal, tritt mir eher in die Schranken zum Kampf auf Tod und Leben. Gnädiger Herr. Was gibt's? Ihr seid doch unbemerkt gekommen. So ist es, Eure Majestät. Gut. Meine Worte habt ihr nun bedacht und wisst, dass er es war in früherer Zeit, der euer Verdienst geschmälert. Dies macht ich euch klar in unserer jüngsten Unterredung. Ging zum Beweise alles mit euch durch, wie man euch hinhielt, in den Weg euch trat, mit welchen Mitteln, wer sie angewandt und alles sonst, was selbst dem blöden Irren sagt, das tat Banco. Ihr habt's uns erklärt. Nun? Ist die Geduld in euch so übermächtig, dass ihr dies hingehen lasst? Seid ihr so bibelfest, dass für den Mann und sein Geschlecht ihr betet, dessen Hand euch beugte bis ans Grab und der die Eurigen für alle Zeit zu Bettlern hat gemacht? Mein Lehnsherr, wir sind Männer. Ja, im Verzeichnis lauft ihr mit als Männer. Wie Jagd- und Windhund, Blendling, Wachtelhund, Spitz, Pudel, Schäferhund und Halbwolf, alle der Name Hund benennt. Das Rangregister bezeichnet erst den Schnellen, Trägen, Klugen, den Hausbewacher und den Jäger, jeden nach seiner Eigenschaft, die ihm Natur liebreich geschenkt. Wodurch ihm wird besondere Bezeichnung aus der Schar, die alle gleich benannt. Und so ist's mit dem Menschen auch. Habt ihr nun einen Platz im Rangregister und nicht den schlechtsten in der Mannheit, bind ich euch auf die Seele ein Geschäft. Das wird's vollbracht, hinwegräumt euren Feind und euch durch Lieb und Gunst mit uns verknüpft, die wir, solang er lebt, am Wohlsein kränkeln, das nur bei seinem Tod vollkommen wär. Ich bin ein Mensch, mein Lord, durch Stöße und Schläge der Welt so aufgebracht, dass mich nun nichts mehr kümmert, was der Welt zum Trotz ich tu. Und ich ein Mann, so müd vom Missgeschick, dass ich auf jeden Wurf mein Leben wage, sei es zu bessern, sei es loszuwerden. Ihr wisst es beide, euer Feind war Banco. Sehr wahr, mein Lord. Und so ist er der meine. Könnte ich ihn mir auch aus dem Wege schaffen mit nackter Macht? Darf ich's doch nicht. Gewisser Freunde wegen, die sein wie mein ich nicht verlieren mag, so dass ich Trauer zeigen müsste um ihn, den ich selbst niederschlug. Und daher kommt's, dass ich um euren Beistand mich bemühe. Wir führen aus, mein Lord, was ihr befehlt. Obgleich nun unser Leben... Euer Mut blitzt aus dem Aug euch. Diese Stunde noch gebe ich euch Weisung, wo ihr lauern müsst. Denn abgetan sein muss es heute Abend, etwas fern vom Schloss. bleibt eingedenk, dass mich Verdacht nicht treffen darf. Mit ihm muss Fliens, sein Sohn, der bei ihm ist und dessen Entfernung mir nicht minder wichtig ist, das Schicksal dieser dunklen Stunde teilen. Mein Lord, wir sind bereit. Ist Banco fort vom Hof? Ja, Königin. Doch er kommt zurück heute Abend. Dem König meldet, ich lasse ihn ersuchen um wenige Augenblicke. Ich gehorche. Nichts ist gewonnen. Alles ist dahin, stehen wir am Ziel mit unzufriedenem Sinn. Viel besser das zu sein, was wir zerstört, wenn das Zerstören nur schwankend Glück gewährt. Nun, lieber Freund, was seid ihr so allein und wählt nur trübe Bilder zu Gefährten? Zerhackt ward nur die Schlange, nicht getötet. Sie heilt und ist die Alte, und ihr Zahn bedroht wie früher unsere schwache Bosheit. Doch eher geht der Weltenbau in Trümmer, ehe Furcht bei uns am Tisch sitzt. Und wir schlafen in der Bedrängnis durch die grausen Träume, die nachts uns schütteln. Besser bei dem Toten, den wir für unsere Ruhe zur Ruhe gesandt, statt dass wir auf der Seelenfolter liegen in ruheloser Angst. Kommt nun und glättet die rauen Mienen. Glänzt von Heiterkeit heut Abend unter eurer Gäste Schar. Das will ich, Herz. Und ihr, ich bitte euch auch. Unsichere Zeit, solange wir unsere Würden in Strömen Schmeichelwassers spülen müssen und unsere Gesichter noch zu Masken des Herzens machen müssen, zu verhüllen das, was wir sind. Ich bitte euch, lasst das grübeln. Mein Geist ist voll Skorpionen, liebes Weib. Du weißt, dass Banco lebt und Fliens, sein Sohn? Die Urkund ihres Daseins gilt nicht ewig. Das ist noch Trost, dass sie zu fassen sind. Drum sei du heiter. Ehe die Fledermaus den eng begrenzten Flug beendet hat, ist eine Tat getan von schrecklichem Gewicht. Was wird getan? Bleib rein von Mitkenntnis, mein liebstes Täubchen, bis du lobst die Tat. Du staunst ob meinen Worten? Doch hab Acht, was arg begann, gewinnt durch Böses Macht. Ist er abgetan? Sein Hals durchschnitten. Du bist der beste Halsabschneider. Doch auch der ist gut, wer Fliens das gleiche tat. Tatst du's, dann hast du deinesgleichen nicht. Mein königlicher Herr, Fliens kam davon. Dann kommt mein Anfall neu. Jetzt bin ich eingesperrt, gepfercht, gefangen. Voll bitterer Furcht und Ängste. Doch Banco ist verwahrt? Ja, teurer Herr. Am Kopfe 20 tiefe Stiche. Selbst der Kleinste ging ans Leben. Dank dafür. Die alte Schlange liegt. Der Wurm, der floh, hat Leben, das erst später Gift erzeugt. Noch hat er keine Zähne. Geh. Und morgen sprechen wir uns. Noch einmal allseits herzliches Willkommen. Wir danken, Euer Hoheit. Seid zwanglos lustig. Gleich soll um die Tafel der Becher kreisen. Wohl bekomme es euch. Beliebt es Eurer Hoheit, Platz zu nehmen. Wir hätten hier den Adel unseres Landes. Wer auch der ehrenreiche Banco hier, den ich als unfreundlich möchte lieber tadeln, als eines Unglücks wegen ihn bedauern. Sein Fehlen ist ein Fehl an seinem Wort. Gefällt's Euer Hoheit, uns nun auszuzeichnen mit eurer königlichen Gegenwart? Der Tisch ist voll. Hier ist ein Platz für euch. Wo? Hier, mein teurer Lord. Was stört Euer Hoheit? Wer von euch tat das? Was, teurer Gebieter? Du kannst nicht sagen, ich tat's. Schüttle nicht die blutigen Locken gegen mich. Steht auf, ihr Herren, dem König ist nicht wohl. Bleibt, werte Freunde, behaltet Platz. Der Anfall geht vorbei und kaum gedacht ist's wieder gut. Beachtet ihn nicht, speist. Seid ihr ein Mann? ja, und ein Kühner, der zu schauen wagt, was bleich den Teufel macht. Machbarer Unsinn. Was für Gesichter schneidet ihr? Im Grunde starrt ihr nur einen Stuhl an. Bitte, seht! Schaut hin! Da! Seht! Wenn du kannst nicken, sprich auch! Wenn Gräber und das Beinhaus wieder schicken, was wir bestatten, sollen Geierschlünde und Grüfte sein! Wie ganz entmannt vor Torheit! Einst war's so, das war's Gehirn heraus, der Mann auch starb! Und damit gut! Jetzt stehen sie wieder auf mit 20 Todeswunden an den Häuptern und stoßen uns vom Stuhl! Mein teurer Lord, ihr denkt nicht an die Freunde. Ich bitte, Freunde, staunt nicht über mich. Ich habe ein seltsames Leiden, aber es ist nichts, wenn man mich kennt. Lieb und Gesundheit allen. Ich trinke auf das Wohl der Tafelrunde und unseres teuren Banco, den wir missen. Oh, wäre er hier doch. Allen, ihm, der fehlt, gilt aller Zutrunk. Mit Ergebenheit tun wir Bescheid. Weg da! Mir aus den Augen! Dass dich die Erde decke! Nehmt das, ihr Lords, als ganz gewöhnlich, nicht mehr! Weg! Grauser Schatten! Was willst du hier? Unwirklich Trugbild! Fort! Nimm jegliche Gestalt, nur diese nicht! Oder sei lebend wieder! Hinweg, grässlicher Schatten! Nun, da du weg bist, bin ich auch wieder Mann. Bleib bitte sitzen. Ihr habt die Fröhlichkeit verjagt, gesprengt die Festlichkeit durch höchst seltsame Störung. Ihr macht mich irre am eigenen Wesen, merke ich, dass ihr Gesichte solcher Art ertragt. Was für Gesichte, mein Lord? Ich bitte euch, sprecht nicht. Ihm wird schlimmer und schlimmer nur. Das Fragen macht ihn wild. Nun, gute Nacht euch allen. Haltet nicht beim Fortgehen auf den Rang. Geht nur zugleich. Gute Nacht und bessere Gesundheit seiner Hoheit. Euch allen freundlich gute Nacht. Es fordert Blut, sagt man. Blut fordert Blut. Wie weit die Nacht? Im Kampf fast mit dem Tag. Was sagst du dazu, dass Macduff sich weigert, bei unserem großen Burgbau in Person sich sehen zu lassen? Schicktet ihr nach ihm? Ich hör's von ungefähr. Doch will ich schicken. Es ist kein Edelmann, in dessen Haus ich nicht einen käuflichen Bedienten habe. Ich will nun morgen, und bei Zeiten will ich's, hin zu den Zauberschwestern. Und sie sollen mir mehr noch sagen. Jetzt bin ich entschlossen, auf schlimmstem Weg das Schlimmste zu erfahren. Beiseite alles, steht's für mich nur gut. Ich bin so weit geschritten schon im Blut, das wollte ich jetzt im Warten stille stehen. Umkehr so schwer wär, wie hinübergehen. Um den Kessel schwingt den Rhein. Um den Kessel schlingt den Rhein, ein Geweiht voll Gift hinein. Frosch, der 31 Tag unterm kalten Steine lag, Gift im Schlaf hast ausgegoren, sollst im Zaubertopf verschmoren. Doppelt, doppelt Plag und Mühe, Feuer sprühe, Kessel glühe. Sumpfgeborener Schlange Lende, ich dem Zaubertopf nun spende. Molches Auge, Hundelunge, Unkenzehe, Natterzunge, Haare von der Fledermaus, Kiemen eines Kabeljaus, all das Höllenbrü verschlinge, das dir Unheilsmacht entspringe. Doppelt, doppelt Plag und Mühe, Feuer sprühe, Kessel glühe. Wolfszahn, Schuppe von dem Drachen, Mumiensaft, dann Maul und Rachen eines vollgefressenen Hais, Dotter eines Dohleneis, eines Hurensäuglings Hand, den im Sumpf erwürgt ich fand. So wird klebrig dick die Grütze, dass sie dem Orakel nütze. Doppelt! Doppelt Plag und Mühe, Feuer sprühe, Kessel glühe. Daumenjucke zeigt mir an, einen gottverlassenen Mann. Nur herein, wer's mag sein. Ihr finstern Schwarzen, Mitternachtsunholde, was treibt ihr da? Ein namenloses Werk. Bei dem, was ihr bekennt, beschwöre ich euch. Gebt Antwort mir. Gleich viel, woher ihr es wisst. Antwortet mir auf das, was ich euch frage. Richtig, frag. Wir geben Antwort. Sag, ob du es lieber hörst aus unserem Mund, ob von den Meistern. Ruft sie. Zeigt sie mir. Hoch und niedrig allesamt. Zeigt euch selbst. Zeigt euch im Amt. Sag mir, du unbekannte Macht. Er weiß um deine Fragen. Sollst hören, doch nicht sagen. Macbeth. Macbeth. Macbeth. Hüt vor Macduff. Hüt vor dem Tarn von Pfeif dich. Fort. Genug. Was du auch seist, dank für die gute Warnung. Du trafst den Punkt der Furcht. Ein Wort nur noch. Er lässt sich nicht befehlen. Hier ein anderer, noch mächtiger als der erste. Macbeth! Macbeth! Wenn ich drei Ohren hätte, sie lauschten dir. Sei blutig, kühn, voll Niedertracht. Verlache du der Menschenmacht. Von keinem, den ein Weib gebar, droht dir Macbeth jemals Gefahr. Dann leb, Macduff. Was brauche ich dich zu fürchten? Doch will ich Sicherheit noch sicherer machen, durch Bürgschaft vom Geschick. Du sollst nicht leben, das bleiche Furcht, ich Lügen strafen kann. Was ist das, was wie ein Königsspross zum Vorschein kommt und auf der Kinderstirne Reif und Zier der Herrschaft trägt? Lausch ihm, doch sprich nicht an. Sei löwenkühn, sei dreist. Lass dich nicht stören, wenn sie auch grollend toben, sich verschwören. Macbeth wird einzig nur besiegt, sobald zum Berge Dunsinane der Burnhamswald heranzieht gegen ihn. Das gibt es nie! Wer kann den Wald Kriegsdienst verrichten heißen? Den Baum sich von der Wurzel loszureißen? Doch pocht mein Herz noch eines zu erfahren. Könnt ihr, die ihr so viel wisst, offenbaren, ob Bankos Stamm jemals regieren wird in diesem Reich? Verlang nicht mehr zu wissen. Ich will befriedigt sein. Versagt ihr's mir, so seid verflucht auf ewig. Lasst's mich wissen. Was singt der Kessel? Welch ein Klang ist das? Erscheint. Erscheint. Erscheint. Zeigt dem Aug euch. Quält den Sinn. Kommt wie Schatten. So fahrt hin. Du bist zu ähnlich Bankos Geist. Hinab. Versenkst mit deiner Krone mir die Augen. Du zweite goldumwobene Stirn, dein Haar ist dem ersten gleich. Der dritte wieder zweite. Ihr Hexenpack, warum zeigt ihr mir das? Ein vierter. Augen springt heraus. Erstreckt sich die Reibe zu des jüngsten Tages krachen? Nur noch ein anderer, siebenter. Der achte kommt, mit einem Spiegel mir viel mehr zu zeigen. Und einige sehe ich einen doppelten Reichsapfel und ein dreifach Zepter tragend. Schreckliches Bild. Nun sehe ich, es ist wahr. Der blutverklebte Banco lacht mir zu und zeigt auf sie als auf die Seinen. Wo sind die Hexen? Fort? Die Stunde soll verflucht auf ewig im Kalender stehen. Verpestet sei die Luft, auf der sie reiten. Und jeder sei verflucht, der ihnen traut. Wie klagt Macbeth um unseren gütigen Danken? Nun, er war tot. Der tapfere Banco war zu spät noch unterwegs. Es liegt an euch, ob ihr wollt sagen, ihn hat Fliens getötet. Denn Fliens entfloh, man darf nicht zu spät ausgehen. Wer kann es anders als abscheulich finden, dass Don Albane und Malcolm mordeten den frommen Vater? Welch verruchte Tat! Wie schmerzte es Macbeth! Zerfleischte er in heiligem Zorn nicht gleich die zwei Verbrecher, die trunken lagen und des Schlafes Sklaven? War's edel nicht getan? Ja, und auch klug. Denn jedes fühlend Herz hätte es ergrimmt, hätte es das Leugnen dieser zwei gehört, sodass er, sag ich, alles richtig drehte. Und weiter denke ich, wenn er Duncans Söhne hätte unterm Schloss, so sollten sie's schon merken, was es heißt, den Vater zu ermorden. Doch still. Denn um zu offener Worte willen und weil er des Tyrannen Festmahl mied, verfiel Macduff in Ungnad, wie ich höre. Könnt ihr mir sagen, Sir, wo er sich aufhält? Macduff hört, ich entfloh an Englands Hof, um dort von König Edward zu erflehen, dass er um unsertwillen Northumberland und seinen kriegserprobten Seward ruft, damit durch deren Hilfe wir wieder schaffen können den Tischen Speis und unseren Nächten Schlaf und dass bei Festen und Banketten uns nicht Dolche tödlich drohen, dass treu wir Dienste tun und unerkaufte Ehre genießen können. Hatte Macbeth denn nach Macduff geschickt? Ja, und mit einem brüsken Mann, ich nicht als Antwort, zieht der Bote finster ab und brummelt, als meine Ehre euch reut die Stund, die mich mit dem Bescheid belädt. Und das konnt ihm zur Warnung dienen, sich so fern zu halten, wie's die Klugheit rät. Ach, wenn doch ein heiliger Engel an den Hof von England flög und seine Botschaft noch, ehe er selber kommt, verkündete, damit ein Segen recht geschwind zurück sich wende auf dies unser leidend Land, das seufzet unter so verfluchter Hand. Seht, wer kommt hier? Ein Landsmann. Doch erkenne ich ihn noch nicht. Viel lieber Vetter, seid willkommen hier. Jetzt kenne ich ihn. Mein Gott, befreie uns bald von dem Grund, der heimatlos uns macht. Sir, Amen. Steht's in Schottland noch wie sonst? Ach, armes Land. Fast bangt's, sich selbst zu kennen. Man kann's eher unser Grab statt Mutter nennen, wo Seufzen, Stöhnen, Luftzerreißen, Schreien ausbricht. Doch hört man's nicht. Wo wilde Schmerzen alltägliche Erregung scheinen, und wo das Leben guter Menschen welkt, noch vor dem Strauß an ihrem Hut, denn sie sterben, ehe sie krank sind. Zu fein erzählt, doch leider nur zu wahr. Wie geht es meiner Frau? Nun gut, Macduff. Und meinen Kindern allen? Auch. Sie hatten Ruhe, als ich sie verließ. Seid nicht so wortkarg. Sagt, wie steht's? Es ist jetzt Zeit zu helfen. Euer Anblick erschüfe Schottland Krieger. Ja, er triebe zum Kampfe unsere Frauen, um abzuschütteln die fürchterliche Not. Sei es ihr Trost, dass wir schon kommen. Der großmütige England gibt uns den tapferen Seward mit 10.000. Die Christenheit kennt keinen besseren, keinen erprobteren Soldaten. Könnte ich doch den Trost auf gleiche Art erwidern. Aber ich habe Worte zum Ausheulen nur. Euer Schloss ist überfallen. Euer Weib, Macduff. Die Kinder sind barbarisch hingeschlachtet. Wollte ich die Art berichten, würde ich, nach dem so teures Leben hingemetzelt, noch euer Leben opfern. Macduff, gebt Worte eurem Schmerz. Leid, das nicht spricht, stöhnt, bis das überladene Herz zerbricht. Die Kinder auch. Weib, Kinder, Diener, alles. Und ich muss ferne sein. Mein Weib ermordet auch. Ich sagt es. Fasst euch. Lasst uns Arznei aus unserer Rache machen, dies tödlich Leid zu heilen. Er hat keine Kinder. All die süßen Kleinen, ihr sagtet alle. Bekämpft es wie ein Mann. Das will ich. Doch als Mann muss ich es auch fühlen. Ich muss dran denken, diese Wesen warm. Und warm höchst kostbar mir. Gebt Gott euch Ruhe. Sei dies der Wetzstein für euer Schwert. Lasst Leid in Zorn sich wandeln. Stumpft's nicht ab. Entflammt es. Stirn an Stirn bringt diesen Teufel Schottlands und mich. Stellt ihn in meinen Schwertbereich. Kommt er davon, vergib auch du ihm, Gott. Macbeth ist reif zum Fall. Zum König. Fertig steht unser Heer. Nur Abschied fehlt zum Abmarsch. Ich habe nun zwei Nächte mit euch gewacht, kann aber nichts Wahres in eurem Bericht finden. Ich habe gesehen, wie sie ihr Bett verließ, ihr Nachtkleid überwarf, ihren Wandschrank aufschloss, Papier herausnahm und faltete, etwas aufschrieb, es las, dann siegelte und wieder zu Bett ging. Aber das alles im tiefsten Schlaf. Eine tiefe Zerrüttung der Natur. Die Wohltat des Schlafes zu genießen und zugleich Tätigkeiten des Wachens auszuüben. Habt ihr sie irgend einmal etwas sagen hören? Dinge, Sir, die ich ihr nicht nachsprechen werde. Seht, da kommt die Königin. Wie kam sie zu dem Licht? Nun, es stand neben ihr. Sie hat immer Licht. So ist ihr Befehl. Ihre Augen stehen offen. Ja, aber ihre Sinne sind verschlossen. Seht, wie sie ihre Hände reibt. Hier ist noch ein Fleck. Still. Sie spricht. Ich will mir es aufschreiben. Fort, verdammter Fleck. Fort, sag ich. Pfui, mein Gemahl, pfui. Ein Soldat und furchtsam. Was brauchen wir zu fürchten, wenn von unserer Macht niemand Rechenschaft fordern kann? Aber wer hätte gedacht, dass der alte Mann so viel Blut in sich hat? Hört ihr das? Macduff, der Tarn von Fife, hat eine Frau. Wo ist sie nun? Ach, wollen diese Hände denn niemals mehr weiß werden? Weiß der Himmel, was sie erfahren hat. Noch immer riecht es hier nach Blut. Alle Wohlgerüche Arabiens würden diese kleine Hand nicht mehr wohlriechend machen. Ein solches Herz möchte ich nicht in der Brust haben. Nicht für die ganze Königswürde ihres Leibes. Wascht euch die Hände, mein Gemahl. Werft euer Nachtkleid über. Seht nicht so bleich aus. Ich sag euch nochmals, Banquo ist begraben. Er kann nicht heraus aus seiner Gruft. Zu Bett. Zu Bett, es klopft am Tor. Kommt, kommt, kommt. Kommt, gebt mir eure Hand. Zu Bett. Zu Bett. Wird sie zu Betten gehen? Geradewegs. Schütz sie davor, dass sie sich Schaden tut und gib stets Acht auf sie. Nun, gute Nacht. Blickstarr und sinnverstört hat's mich gemacht. Ich denke, doch ich wage nichts zu sagen. Das Heer von England naht. Geführt von Malcolm, dem alten Seward und dem trefflichen Macduff. Wir werden sie am Burnhamsfelde treffen. Das ist ihr Weg. Und was tut der Tyrann? Das mächtige Dunsinnen befestigt er. Er sei verrückt geworden, sagt der eine. Tollkühnheit nennt es, wer ihn minder hasst. Gewiss ist's, dass er seine kranke Sache nicht mehr im Gurt der Herrschaft halten kann. Jetzt straft Empörung stündlich seinen Treubruch. Dir befehle ich, handel auf Befehl, aus Liebe nicht. Jetzt fühlt er seine Macht nur um sich schlottern, wie der zwergenhafte Spitzbube eines Riesenrock. Gut, lasst uns weiterziehen. Gehorsam üben, wo es zu Recht geschieht. Drum auf zum Arzte unseres kranken Staats. Vergießen wir mit ihm zur Reinigung der Heimaterde jeden Tropfen Blut. So viel als nötig ist, dass es betaut den Königsspross. Er tränkt das arge Kraut. Nun auf nach Birnen. Majestät. Der Teufel brennt dich schwarz, du bleicher Tropf. Wie kommst du zu dem Gänseblick? Da kommen 10.000... Gänse? Schuft? Soldaten, Sir. Tod über dich. Dein Bleichgesicht steckt an mit Furcht. Was für Soldaten, Milchgesicht? Die Streitmacht Englands, wenn ihr es erlaubt. Mir aus den Augen. Nichts von Berichten mehr. Die Tans verlassen mich. Lasst alle laufen. Ehe Burnhams Wald auf Dunsinane nicht rückt, steckt keine Furcht mich an. Wer ist der Knabe Malcolm? Gebar ihn nicht ein Weib? Die Geister, die der Menschen los durchschauen, weissagten mir, fürcht nichts, Macbeth, kein Mensch vom Weib geboren wird je dich überwinden. Falsche Tans, flieht, mischt euch nur mit Englands Weichlingen. Hey, Sieken! Dieser Stoß, sag ich, hebt mich für immer oder stürzt mich jetzt? Ich lebte lang genug. Mein Lebensweg verlief sich in das dürre gelbe Laub. Und was das Alter sonst begleiten soll, wie Ehre, Liebe, Treue, Freundescharen, hab ich nicht zu erwarten. Aber Flüche. Nicht laut, doch tief. Und Lippendienst. Ein Hauch, den solch armselig Herz versagen würde. Und wagt's nicht. Sieten! Eure Hoheit wünschen. Was Neues? Was berichtet, was stimmt alles? Ich kämpfe, bis das Fleisch mir von den Knochen gehackt ist. Gib die Rüstung her. Es ist noch nicht nötig. Doch, ich leg sie an. Schickt noch mehr Reiter aus. Durchsucht das Land. Hängt jeden, der von Angst schwatzt. Ist der Doktor da? Ja, Sir. Was macht die Kranke, Doktor? Weniger krank als heimgesucht vom Andrang der Fantasien, die ihr die Ruhe rauben. Heilt sie davon! Kannst du nicht deinem kranken Gemüte helfen? Tief gewurzelt Leid aus der Erinnerung reißen? Aus dem Hirn austilgen, was an Gram sich eingeprägt? Mit süßem Gegengifte des Vergessens die schwer beladene Brust vom Krankheitsstoff befreien, der das Herz bedrückt? Darin muss der Patient sich selber helfen. Und dann wirf die Heilkunst vor die Hunde. Ich mag nichts davon. Gebt mir den Speer. Sieten, schick Speer aus. Mich ficht nicht Furcht vor Tod und Unheil an. Rückt Burnhams Wald nicht gegen Dunsinane. Was für ein Wald ist das? Der Burnhams Wald. Lasst jeden Krieger einen Zweig sich hauen und vor sich tragen. So verschleiern wir die Stärke unseres Heers und täuschen so die Späher über uns. Es soll geschehen. Man hört, dass der Tyrannen Dunsinane sich zuversichtlich hält und der Belagerung die Stirne bietet. Seine ganze Hoffnung. Denn wo sich die Gelegenheit nur fand, ist hoch und niedrig von ihm abgefallen. Und bei ihm ist nur noch gepresstes Volk, das mit dem Herzen auch nicht bei ihm ist. Am Außenwall hängt unsere Fahnen aus. Unser Schloss so fest, trotz der Belagerung, bis Hungersnot und Fieber sie verzehrt. Wenn sie durch solche, die bei uns sein sollten, verstärkt nicht wären, mäßen wir uns kühn mit ihnen Bart an Bart und jagten sie zurück nach Haus. Was für Geschrei ist das? Geschrei von Weibern, teurer Lord. Fast kenne ich kaum noch den Geschmack der Furcht. Einst war es so, dass kalt mich überlief des Nachts bei einem Aufschrei. All mein Haar bei einem schaurigen Gespräch sich sträubte und zitterte, als ob's lebendig wäre. Ich habe mich am Grauen übersättigt. Furchtbares, meinem Mordsinn so vertraut, lässt mich nicht einmal mehr zusammenzucken. Woher kam dieser Schrei? Die Königin, mein Lord, ist tot. Sie hätte nachher sterben können. Wäre für solche Botschaft doch noch Zeit gewesen. Aus. Kleine Kerze. Aus. Das Leben ist ein flüchtiger Schatten nur. Ein armer Komödiant, der auf der Bühne sich ziert und quält sein Stündchen. Aber dann hört niemand mehr von ihm. Es ist ein Märchen, von einem Tropf erzählt, voll Klang und Wut. Bedeutet nichts. Was gibt es noch? Mein königlicher Herr, ich müsste euch berichten, was ich sage, jedoch ich weiß nicht, wie's zu sagen. Sprich nur, Mann. Als ich nach Burnham schaute, war es mir gleich, als ob der Wald aufbreche. Lügner. Schurke! Wenn's nicht so ist, lasst euren Zorn mich fühlen. Ich sah einen Wald, der wandert. Lügst du das? Sollst du am nächsten Baum lebendig hängen, bis du verdorst vor Hunger? Sprichst du wahr, dann gilt's mir gleich, tust du dasselbe mir. Auf, zu den Waffen. Waffen! Und hinaus! Wenn das, was du behauptest, Wahrheit ist, gibt's keine Flucht von hier. Hier keine Frist. Alarm. Alarm. Blast Sturm. Heranverderben. Soll's sein. Dann wenigstens im Harnisch sterben. Halt! Nah genug. Werft hier den Laubschirm ab und zeigt nun, was ihr seid. Ihr Siwart, ihr führt das erste Treffen. Lord Macduff und wir wollen übernehmen, was noch sonst zu tun bleibt nach dem Schlachtplan. Lebt denn wohl. Begegnen heut wir des Tyrannen Macht, dann prügelt uns, verlieren wir die Schlacht. Wer ist's, der nicht vom Wald geboren ist? Nur ihn, sonst keinen fürchte ich. Dein Name? Du wirst zittern, hörst du ihn? Nein. Nenntest du auch einen, der noch heißer ist als die Hölle selbst? Macbeth bin ich. Der Teufel selbst könnt keinen Namen nennen, dem Ohr so hassvoll. Nein, so angstvoll nicht. Du lügst, abscheulicher Tyrann. Mein Schwert beweist dir, dass du lügst. Du warst vom Weib geboren. Das Schwert verlache ich, spottend der Gefahr, wenn es ein Mann schwingt, den ein Weib gebar. Hör den Hund herum! Von allen Menschen mied ich dich. Zurück, Macduff! Schon zu beladen mit dem Blut der Deinen ist meine Seele. Worte habe ich nicht. Mein Schwert nur spricht. Du Schurke, blutiger als man's bezeichnen kann. Verlorene Mühe. Du triffst die unschneidbare Luft noch eher mit Schwerteschneide, ehe du mich verwundest. Auf Schädel, die zerbrechlich schwingen den Stahl. Ich bin gefeit und darf nur dem erliegen, dem nicht ein Weib gebar. Den Wahn gib auf. Und lass den Dämon, dem du stets gedient, dir sagen, dass Macduff schon vor der Zeit aus seiner Mutterleib geschnitten ward. Verflucht die Zunge, die mir solches sagt. Oh, dass man nie der Gaukelei mehr traute, die uns mit Doppelsinn zum Besten hat, dem Ohr ihr Wort hält und die Hoffnung täuscht. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ergib dich dann als Feigling. Lebe weiter als Wundertier und Schaustück für die Welt. Wie man's mit seltenen Ungeheuern macht, wirst du gemalt, an einen Pfahl gesteckt mit Aufschrift Hier ist der Tyrann zu sehen. Ich will mich nicht ergeben, um den Staub zu küssen vor des Knaben Melkem Fuß. Will nicht gehetzt sein vor des Pöbels Flüchen. Ob Burnhams Wald nach Dunsinane auch rückte und dich, mein Widerpart, kein Weib gebar, wag ich das Letzte doch. Vor meine Brust werf ich den trutzgen Schild. Macduff, stoß zu! Verdammt sei, wer als erster schreit! Gib Ruhe! Heil, König, wenn du bist's. Schau hin. Dort steht des Usurpators fluchbeladenes Haupt. Die Welt ist frei. Ich sehe dich umgeben von deines Reiches Zierden, die im Herzen schon meinen Gruß mitsprechen und die ich in meinen Ruf laut einzustimmen bitte. Dem König Schottlands, heil! Heil, Schottlands König! Vermeiden wir den großen Zeitverbrauch, mit eurer Liebe einzeln abzurechnen und quitt mit euch zu werden. Tants und Vettern, seid Grafen nun, als erste, welche Schottland mit dieser Würde ehrt. Was sonst zu tun, was neu zu pflanzen wäre mit der Zeit, wie Heimberufung der vertriebenen Freunde, die dem Spionennetz der Tyrannei entkamen, Aufspürung der blutigen Schergen des toten Schlechters und des Teufels Weibes, die, glaubt man, sich mit eigener Frevlerhand das Leben nahm, dies und was sonst zur Tat uns ruft, durch Gottes Huld und Gnadenhort vollbringen wir's nach Maß und Zeit und Ort. Wir danken jedem, danken insgemein und laden euch nach Skon zur Krönung ein. Sie hörten Macbeth von William Shakespeare in der Übersetzung von Rudolf Schaller. Funkbearbeitung Peter Goslicki. Die Personen und ihre Darsteller waren Macbeth, Fried Düren, Lady Macbeth, Marion van de Kamp, König Duncan, Fried Alexander, Malcolm und Donald Bain, seine Söhne, Klaus Piontek und Wolfgang Hübner. Banco, Kurt Böwe, Macduff, Siegfried Göhler, Ross, Adolf Peter Hoffmann, Lennox, Werner Ehrlicher. Arzt, Walter Kröter, Kammerfrau, Carola Braunbock, Pförtner, Gerd Ehlers, Diener, Fritz Dechow. Erste Hexe, Berti Deutsch, zweite Hexe, Genia Lapus, dritte Hexe, Christa Pasemann. In weiteren Rollen hörten Sie Dieter Bisetzky, Ralf Böttner, Christoph Engel, Günther Haag, Tankmar Herzig, Hans-Joachim Martens, Maximilian Larsen, Lothar Schellhorn und andere. Musik Siegfried Mattus. Schnitt Axel Wittig, Toningenieur Jutta Kaiser, Regieassistenz Manfred Teubert, Regie Fritz Göhler.